die Deutschland wie jedes andere Land hatte und hat, und würde sich in jedem Volk, in jeder Generation wieder herauskristallisieren werden. Wie ich vorher schon sagte, diese Rede, diesen Bodensatz wird es immer geben. Viele nicht frei herumlaufen zu lassen, ist schon die Einzige. Nun werden mir viele sagen, ja Herr, sehen Sie mal, das ist ja das Illegale, was Sie tun. Das ist ja gegen jedes Recht und gegen jedes Gesetz. Und das ist ja das, was das Ausland und was rechtlich denkende, sprich juristisch denkende Leute in Deutschland so kolossal scheuen, wobei sie dann sagen, da kommt ja dieser Willkürstaat und dieses Willkürregiment. Da muss ich jetzt auch sagen, die Leute, die so sprechen, die haben mit der Praxis noch nie zu tun gehabt. Die Praxis für jemanden, der Chef der Polizei eines großen Landes, eines großen Reiches ist, die sieht ja folgendermaßen aus. Wir haben Leute, die begehen ein Verbrechen, einen Einbruch, einen Diebstahl. Gut, die werden vom Gericht bestraft. Das kann in sehr vielen Fällen, ist Gott sei Dank in sehr vielen Fällen ein Jugendsünde. Den Mann werden wir nie fassen. Wir denken ja gar nicht daran. Denn wir sind ja froh, denn in erster Linie dient es doch und sind alle meine Mitarbeiter. Sind wir doch deutsche Volksgenossen, sind froh um jeden Menschen, der nicht negativ für Deutschland ist, sondern der positiv für Deutschland ist. Der einen Wert darstellt in unserer Volksgemeinschaft. Denn so einen Mann, der also einmal strauchelt, oder der zum ersten Mal etwas noch nicht so schwer ist gewesen, den wird man niemals fassen. Wenn aber dann zum zweiten, zum dritten Mal bestraft wird, ja, meine Herren, dann warte ich nicht ab. Wenn der Mann 5 und 6 Jahre Zuchthaus oder Gefängnis und Zuchthaus gehabt hat, dann sage ich, das ist ein Mann, der immer wieder Verbrecher sein wird. Das zeigen ja diese 3 schweren Strafen, die der Mann bereits gehabt hat. Aber ich lasse ihn jetzt heraus. Ich weiß genau, dass es ist im Zuchthaus und da haben wir die jahrelangen, jahrzehntelangen Erfahrungen der deutschen Polizei. Weiß genau, dass es im Zuchthaus sich mit einem Komplizen, die auch dort saßen, zusammengetan hat. Derjenige, der früher herauskommt, der besorgt ihm bereits die Einbrecherwerkzeuge in der Organisation, die Verbrecher früher hatten und die wir ihnen verschlagen haben. Und wenn der Mann dann im November herauskommt, hat er spätestens im Januar begeben seinen nächsten großen, mit seinen Komplizen verabredeten Einbruch und seinen großen Diebstahl. Dann war es früher so, dann weiß man, also da ist wieder ein großes Verbrechen geschehen und dann jagt die Polizei mit einem riesen Aufwand an Geld und Menschen. Wobei sehr viele anständige Kriminalbeamte ihr Leben dabei lassen. Denn die Zahlen, die veröffentlichen wir ja nicht groß. Kann man mal nach dem Krieg oder bei einem gewissen Abschluss, werde ich die mal veröffentlichen lassen. Werde ich die mal bekannt geben. Jagen wir hinter denen her, um dann, wenn der Verbrecher nicht diesen einen, vierten Einbruch begangen hat, sondern bis wir ihn bekommen, den 5. und 6. dabei vielleicht Leute überfallen, Leute totgeschlagen hat, dann werden wir ihn nach einem halben Jahr oder dreiviertel Jahr oder nach einem Vierteljahr erwischen. Da muss ich sagen, da spricht absolut der gesunde Menschenverstand dagegen. Und ich tue nichts, da können 1000 Gesetze, Gebräuche, Gewohnheiten da sein, was gegen mein deutsches Gewissen, gegen meinen gesunden Menschenverstand geht. Das tue ich nicht. Da kann passieren, was will. Verantwortlich bin ich für die Führung, verantwortlich bin ich als Mann, der an eine Stelle hingestellt ist, dem Volk ganz und dem Wohl des Volkes. Stellen wir auch folgende Frage. Anhand einiger Beispiele sehr wohl überlegt. Oder mir sehr wohl überlegen müssen. Sittlichkeitsverbrecher. Wir haben in den Jahren 34, 35, da mache ich so meine ersten großen Erfahrungen. Sittlichkeitsverbrecher, der also ein kleines Mädel mit 12 Jahren, mit 13 bis 14 Jahren als ein Kind. Vergewaltigt. So ein Kind unseres Blutes ist in den meisten Fällen gebrochen für sein Leben. Ist ruiniert. Wenn wir dann diesen Akt dieses Burschen ansah, dann stellten wir fest, ja, sie stimmt ein ziemliches Sittlichkeitsverbrechen. Da muss ich Ihnen etwas sagen. stelle sich jeder einmal oder denke sich jeder einmal in die Rolle dieses Vaters und dieser Mutter hinein. Ich glaube, es könnte einer da der größte Jurist sein. Dann würde in dem Fall, wenn es um sein Kind geht, wieder sagen, der Kerl hat doch schon 6 Sittlichkeitsverbrechen begangen. Staat, warum lässt du den Mann frei herumlaufen? Die Antwort wäre dann, ja, in dem Moment. Die Antwort der Vergangenheit war, verzeihen Sie, Sie können ihn nicht einsperren, denn in dem Augenblick, wenn er seine Strafe abgebüßt hat, ist er ein deutscher Volksbürger wie jeder andere und wir müssen warten, bis er eine neue begeht. Bis das ein neuer deutscher Mensch, ein neues deutsches Kind, ein weiteres deutsches Kind ruiniert wird. Und da stellte ich mich damals, wie Sie sich vorstellen können, war es nicht leicht im Jahr 34 und 35. Damals waren wir alle so nur die wilden Leute, die ohne Recht und Gesetz da ein Terrorregiment aufführten. Da stellte ich mir auf die Standpunkt, ist mir gleichgültig, was die Leute sagen, ich sperre den Kerl ein. Ich musste ja selbst mir eine Reihe Erfahrungen sammeln. Ich bin sehr oft im Frieden jedes Jahr durch jedes der Konzentrationslager gegangen. Habe mir praktisch jeden Gefangenen angesehen. Habe immer wieder, wenn einer überhaupt einigermaßen anständig war, ihn herausgegriffen. Über die vierteljährliche Kontrolle jedes Stutzhaftaktes, die ja im Frieden automatisch lief. Jedes Vierteljahr wird jeder Stutzhaftakt vorgelegt und geprüft. Zwar von 3 verschiedenen Stellen. Von der örtlichen Stelle, der örtlichen Polizeiverwaltung, von der Zentrale, also dem Reichssicherheitshauptamt, und vom Lager. Danach wird dann das Urteil gefällt, kann man den Mann jetzt herauslassen oder nicht. Einmal begegnet sich in einem solchen Lager einen alten Mann. Denn was wollt ihr denn mit dem? Wie alt ist er denn? 72 Jahre. Denn was kann denn der noch für Verbrechen begehen? Holt mal den Akt her. Akt kam, der hat ein halbes Jahr vorher sein 36. Notrufsverbrechen begangen an einem kleinen Kind. War höchste Zeit, muss ich sagen, dass der bleibt drinnen, bis er stirbt. Denn das ist doch nicht einzusehen, dass ich den frei rumlaufen lasse. Es ist also nicht immer so, oder es ist fast nie so, getraue ich mir zu behaupten, dass irgendetwas oder irgendeine Gefangennahme, irgendeine Verhaftung, die in irgendeiner Stadt vor sich geht, von der Sie vielleicht am Anfang, wenn Sie davon hören, sagen, wie kommen die Leute dazu, dass sie so etwas machen? Glauben Sie mir, wir denken uns schon etwas dabei. Es können Missgriffe einmal vorkommen. Das wird bei einem großen Apparat immer der Fall sein. Solange es Menschen gibt, es gibt in keinem Staat, dass kein Missgriff vorkommt. Im Großen und Ganzen, und ich muss wirklich sagen, ich glaube, in 95-98% der Fälle sind das keine Missgriffe. Sondern dann bitte, bevor Sie oder bevor irgendjemand und auch nur im Innern verurteilt, lassen Sie da mal einen Rechtsstaat gelten, es möge auch auf Ja zur et altera part, möge auf der anderen Teil gehört werden. Durch diese Maßnahmen nun, dass wir radikal und konsequent die ganzen Berufsverbrecher, die ganzen Asozialen, das sind also Leute, die niemals zur Arbeit gehen, immer sich von der Arbeit drücken, die keine, im Allgemeinen, keine großen Verbrechen begehen, sondern solange es geht, es sind gewisse Feiglinge auf diesem Gebiet, sich mit kleinen Diebstählen, kleinen Einbrüchen, die kein Gewalttäter sind, sofort helfen, die aber absolute, wie soll ich sagen, asoziale Elemente, absolute Drohnen der menschlichen Gesellschaft sind, dadurch, dass wir diese Elemente, die Kriminellen, also die Berufsverbrecher, die Asozialen, die Arbeitsscheuen hereinholten, dadurch haben wir die Verbrechensziffer in Deutschland so gesenkt, dass wir im Jahre 1941, Ende des Jahres 1941, hatten wir seit Bestehen des Deutschen Reiches, es war immerhin das dritte Kriegsjahr, die niedrigste Verbrechensziffer, die es überhaupt je in Deutschland gab. Man muss sich ja auch aus der Erfahrung, haben wir das gelernt, man muss sich ja darüber klar sein, dass ja die Zahl der Verbrechen nicht gleichzusetzen ist mit der Zahl der Verbrecher. Wenn 1000 Verbrechen begangen werden in irgendeiner Gegend, dann bedeutet das nicht, dass 1000 Verbrecher diese Verbrechen begangen haben, sondern das wird erledigt, dieses Pensum, von einer Zahl von 100 bis 150 bis 200 Verbrechen. Wenn ich also einen solchen heraushole und einen so einen alten Gewohnheitsgauner erwische, dann denke ich damit, verhindere ich damit die nächsten 10, 15, 20 Verbrechen. Im Jahr 1942, 43 ist die Kriminalität in Deutschland auch jetzt im 7. und 5. Kriegsjahr etwas gestiegen. Etwas, ganz minimal. Irgendein Grund zur Befürchtung ist also gestiegen, so auf die Höhe, wie wir sie im Jahr 39 noch hatten. Irgendein Grund zur Befürchtung, dass wir eine polizeiliche oder staatliche oder bürgerliche Unsicherheit in Deutschland bekämen, ist überhaupt keine Veranlassung, kein Grund dazu. Hier darf ich noch auf einen weiteren Punkt, also der erste Punkt war der Einfluss der Maßnahmen und die Auswirkungen der Maßnahmen, dass wir die Verbrecher politischer und krimineller Art ins Konzentrationslager vorsorglich, wenn Sie so wollen, in eine Art Vorbeugungshaft eingesperrt haben. Das darf ich am Rande hier noch erwähnen, die anderen Maßnahmen des Staates, das durch Gesetz der Verbrecher oder der Asoziale, der Erbkranke, was in den meisten Fällen sich deckt, sterilisiert wird, diese Maßnahme wird sich wohl erst in 5 bis 10 Jahren verständlicherweise auswirken. Denn erst in 5 bis 10 Jahren, wir haben ja die Sterilisierung erst seit 7, 8 Jahren, denn erst in 5 bis 10 Jahren wären die ersten Verbrecherkinder in dem Alter, dass sie als Verbrecher in Erscheinung treten würden. Das wird erst also im Frieden, in weiteren 5 Jahren, in weiteren 10 Jahren, da werden wir das, diese segensreiche Auswirkung dieser deutschen Gesetze, dieser nationalsozialistischen, erst merken, weil dann die Verbrecher, die sonst leben würden, nicht geboren und nicht gezeugt wurden. Das bloß am Rande. Zur heutigen Lage. Die zweite Komponente für die Sicherheit im Reich ist die tägliche und aktive Arbeit der Kriminalpolizei. Selbstverständlich ist die Kriminalpolizei in Deutschland nicht mehr in der Friedensstärke da, in der Stärke da, die ich in den Friedensjahren hatte. Das ist durch den Krieg nicht möglich. Es ist nicht möglich, weil sehr viele Männer an der Front stehen. Es ist nicht möglich, weil das Territorium, das ich polizeilich zu versorgen habe, heute anstelle Deutschland praktisch ganz Europa ist. Es ist leider, kommt erschwerend noch dazu, dass wir anstelle von Millionen von braven, anständigen Deutschen rund 8 Millionen Kriegsgefangener und ausländische Arbeiter bei uns haben. Also eine absolute Erschwerung der Sicherheitslage. Trotzdem kann ich ganz nüchtern feststellen, dass Kapitalverbrechen, wenn sie begangen werden, meistens in der Zeit von einem Monat bis spätestens einem halben Jahr in ihren Tätern aufgeklärt werden. Es ist zum Beispiel wenn ich jetzt das von Fachleuten aus beurteilen lasse, ein für Fachleute oder in Kreisen von Fachleuten bemerkenswerter Erfolg, dass es uns nach rund 8 Wochen geglückt ist, die Täter, die Mörder des deutschen Arbeitseinsatzführers in Frankreich, des SS-Standartenführers Dr. Ritter, nach 8 Wochen die gesamten Täter und ihren Täterkreis zu bekommen. Dass das in einem fremden Land, von dem gerade nicht jeder unser Freund ist, man kann im Gegenteil wahrscheinlich sagen, dass mehrere unsere Freunde nicht sind, mit einer Polizei, die keineswegs in der Entdeckung eines Mörders an einen deutschen Würdenträger ihre vorsichtige Pflicht sieht, dass das trotzdem geglückt ist, spricht für die Feststellung, dass die deutsche Sicherheitspolizei, also Kriminalpolizei und Staatspolizei, absolut die Verhältnisse beherrscht und der Lage Herr ist. Es gibt, das kann ich in aller Bescheidenheit feststellen, auf der Welt sehr viele Staaten, wo solche Verbrechen bei einer zahlreicheren Polizei im Frieden im eigenen Land nun festgestellt werden. Es sind all diese Ergebnisse, sind, wie soll ich sagen, Tatsachen geworden, die der Deutsche als unendlich selbstverständlich ansieht. Ich bitte Sie einmal diese Dinge, diese Ergebnisse auch als das zu betrachten, was sie wirklich sind, Leistungen, die Sicherheit im Innern, auf denen jeder staatliche Aufbau, jede staatliche Organisation aufbaut, auf denen jede bürgerliche Gesellschaft fußt, Leistungen, die wirklich bemerkenswert und wichtig sind. Auf eine andere Organisation und auf eine andere Art der Bekämpfung der Verbrechen, politischer und krimineller Art, und eine andere Art der Sicherung des Reiches im Innern möchte ich noch hinweisen. Hier wäre ich Ihnen dankbar, wenn Sie in Ihren Zeitungen gerade über das Thema, was ich jetzt spreche, hier und da einmal ein Wort der Anerkennung oder ein Wort der Aufmunterung, der Bekanntgabe, des Erzählens von diesem stillen, von Zehntausenden von deutschen Männern geleisteten Dienst finden könnten. Ich meine die Land- und Stadtwache. Sie haben wenig davon gehört, oder vielleicht hat auch manche es nicht gehört. Aus den Kriegsgefangenenlagern gibt es öfter Ausbrüche und große Fluchtversuche und geglückte Fluchtversuche von ausländischen Kriegsgefangenen Offizieren. Einmal Engländer, einmal Franzosen, einmal Russen, mal Polen, dann wieder Engländer, Amerikaner. Und zwar durch Stollenbau, durch die raffinierteste Art der Täuschung, wie sie eben ein Kriegsgefangener, der willens ist, herauszukommen, eben sich in den langen Lagermonaten der Gefangenschaft ausdenken kann. Es sind hier unter unseren Gegnern genau dieselben wagemutigen Menschen, wie sie unter unseren Kriegsgefangenen, unter unseren deutschen Kriegsgefangenen in Kanada und in England und in Amerika sind, die ebenso viele Fluchtversuche und Ausbrüche wagen und auch durchführen. Es wird in monatelanger Arbeit, wird meistens, der Ort ist zwar nicht besonders fein, aber es ist sehr praktisch für die Dinge, bei der Latrine, ein Gang herausgebuddelt. Das ganze Lager hilft hier zusammen, das zu verdecken, die Wachmannschaft zu täuschen, die Streifen, die Nachsehen im Lager zu lipieren, die Kleider sich anzufertigen, die Karten sich anzufertigen, das Geld sich zu besorgen, Werkzeuge anzufertigen, um dann eines Nachts durch den fertiggestellten Gang, der von irgendeiner Stelle aus betreten wird, nun auszubrechen. Sehr oft passiert es nun, dass dieser Aufbruch, wenn abends um 8 Uhr der Zählappell ist, um 9 Uhr oder zu irgendeiner solchen Zeit stattfindet und damit die Gefangenen 11 bis 12 Stunden Vorsprung haben. Manchmal passiert es bei schwierigen oder bei leichtfertigen Verhältnissen, die unter alten Wachmannschaften immer vorkommen können, passiert es, dass so ein Ausbruch erst nach 15, nach 20 Stunden entdeckt wird. Damit haben also 40, 50, 60, 100 Leute einen riesen Vorsprung. Wir haben nun bei diesen einzelnen Fällen, in den meisten Fällen, die Großfahndung angesetzt. Das ist dann dieser Zeitpunkt, in dem Sie bei einer Fahrt über die Landstraße alle 3, 4, 5 Kilometer von einem Mann angehalten werden, der eine alte Schrotflinte hat oder eine Pistole hat, der heftig abwinkt. Es sind brave alte Leute, alte Soldaten, Bauern, Arbeiter, Bürger, Beamte, alles Leute, die sonst im Beruf sind und die nun hier Land und Stadtmacht sind. Also die Zusammenfassung der letzten männlichen Kräfte oder aller männlichen Kräfte in Deutschland, um auch sie noch einmal zu einer erhöhten Sicherheit polizeilicher und sonstiger Art in Deutschland zu organisieren. Das ist absolut geglückt. Wir haben bei den Ausbrüchen, wenn 42 ausgebrochen sind, meistens nach 4-5 Tagen 39-40 von den Leuten wiederbekommen. Wir haben von 110, die einmal ausgebrochen sind, 91, nach ein paar Tagen 98 wiedergegeben. Also absolute Erfolge, die uns etwas zeigen, dass das Netz der polizeilichen Sicherheit, das über Deutschland gespannt ist, zum Wohle des deutschen Volkes und zur Sicherheit des Reiches im Innern ein festes Netz ist und dass irgendeine Sorge, dass hier in Deutschland bei großen Belastungen, Krisen, die durch Luftangriffe kommen oder schweren Belastungen, die durch schwierige Lagen an der Front kommen, keinerlei Befürchtung haben brauchen. Ich kann auch hier eines erwähnen. Bei den großen Luftangriffen in Berlin haben wir bis jetzt insgesamt lediglich 70 Plünderer fassen müssen. Bei einer riesigen Stadt, die heute immer noch zwischen 3 und 4 Millionen Menschen hat und immerhin einige hunderttausend fremde Menschen in dieser Stadt hat, eine verschwindend geringe Zahl. Eines kann ich Sie versichern, die Befürchtung braucht man in Deutschland an keiner Stelle haben. Irgendeine Erscheinung, wie sie das Jahr 17 oder 18 zeigte, wird es in Deutschland nicht geben. Da können Sie ganz fest versichert sein. Ich würde als dafür Verantwortlicher zum Wohl der Nation, weil wir den Krieg gewinnen wollen und werden, auch vor den brutalsten Eingriffen, brutalsten Durchgriffen niemals scheuen. Denn besser ist sterben 100, als dass ein ganzes Volk an irgendeiner Stelle, als dass ein ganzes Volk einmal dann damit es mit seinem Leben bezahlt. Denn eine Ich möchte nun zu einem anderen Fragenkomplex oder zu einer anderen Frage kommen, die Sie sicherlich interessieren wird. Ich bin vor mehreren Wochen vom Führer zum Reichsinnenminister ernannt worden. Es gab nun viele Leute in Deutschland, die nun erwarteten, dass ich irgendwelche ganz großen Umstürzen, Organisationsänderungen, Maßnahmen oder sonst etwas treffe. Das habe ich nicht getan, denn das ist insgesamt nicht meine Art. Das hier lediglich, wenn man erzählend einmal erwähnen. Als ich im Jahr 1933 Polizeipräsident in München wurde, da habe ich aus dem Polizeipräsidium einen höheren Beamten und zwei mittlere Beamte entlassen. Auch nur aus dem Polizeipräsidium habe ich andere Verwaltungen unterstellt. Ich habe an das Ehrgefühl und an den Eid dieser Beamten appelliert. Der ganzen Beamtenschaft, schauen wir die vom Regierungsdirektor bis zur Putzfrau in einem Saal versammelt. Die dachten nun, jetzt wird mindestens die Hälfte entlassen, einige andere erschossen wahrscheinlich. Die waren überrascht, angenehm überrascht, glaube ich. Ich habe vorher dem einen Beamten, der die politische Abteilung hatte, den habe ich zu mir kommen lassen. Ich habe nachts um 10 Uhr das Polizeipräsidium genommen. Ich habe mit meinem Herrn Vorgänger, der ein bitterer Feind von uns war, das Polizeipräsident Koch, die Schlüssel abgenommen. Der stellte sich dann mir gegenüber hin, mit den Händen in der Hosentasche, und sagte ihm, ich würde die Hände aus der Hosentasche ziehen. Worauf er dann meinte, das könnte er erhalten, wie er das wollte. sage ich, selbstverständliches Lernen, es macht jeder so, wie es in seiner Kinderstube gelernt hat. Aber jetzt geben Sie die Schlüssel her, denn sonst sind Sie in Ihrem eigenen Gefängnis unten. Und sonst, dann gab er die her, sage ich so, Sie haben das Stubenarrest in Ihrer Wohnung. Das war die erste Maßnahme. Dem Leiter der Abteilung 6, das war die politische Abteilung, die uns sehr bitter bekämpfte in München, dem sagte ich, Sie, Herr Oberregierungsrat, Sie waren ja so unerhört tüchtig uns gegenüber, jetzt werden Sie mir bis um 2 Uhr die Liste aller Kommunisten vorlegen, und früh um 5 Uhr werden die Funktionäre der KPD verhaftet. Und mittags um 12 Uhr, wie das einigermaßen gehabt ist, sage ich so, Sie werden verstehen, es ist nicht gut, wenn wir beide weiter zusammenarbeiten, bis auf diese wenigen Stunden in der Nacht. Sie nehmen an, Sie haben als pflichttreuer Beamter gehandelt, das mussten Sie vielleicht, da rechne ich nicht mit Ihnen. Sie können in eine andere staatliche Stellung gehen, wo Sie nichts mit Politik zu tun haben. Diese Abteilung werde ich anders besetzen. Einen anderen, das war, nein, zwei höhere Beamte habe ich entlassen. Den habe ich in Pension geschickt, weil er jeden Mittag erst um 1 Uhr kam und nur bis 3 Uhr blieb. Da fand ich, dass sein Gehalt, was er vom Staat bekam, nicht im richtigen Verhältnis zur Leistung und zur Arbeit stand. Und dann habe ich einen mittleren Beamten, den habe ich auch irgendwo anders hinversetzt. Und dann habe ich die ganzen Angehörigen des Polizeipräsidiums versammelt und sagte denen, was gewesen ist, das interessiert mich nicht. Denn ich nehme an, dass Sie eben entsprechend Ihrem Eid und entsprechend dem Gehorsam, den Sie Ihren Vorgesetzten zu leisten verpflichtet waren, Ihre Handlungen taten und Ihre Beamtenpflicht erfüllten. Sie haben das getan, weil Sie der von Gott gesetzten Obrigkeit gehorsam sein mussten. Die Obrigkeit hat gewechselt, die sind wir jetzt. Und ich nehme an, dass Sie Ihrem Eid genauso treu sind, wie Sie das vorher waren. Ich bringe Ihnen absolut Vertrauen entgegen, ich werde gar nicht viel ändern, nun erwarte ich Ihre Mitarbeit. Das war eine Rede von 3 Minuten. Bin, das muss ich sagen, insgesamt nicht enttäuscht worden und habe dann langsam, ohne unnötige Schärfen, den Apparat umgestaltet, habe die politische, zusammen mit Heidrich die politische Polizei entwickelt, dann die geheime Staatspolizei, mit der geheimen Staatspolizei des Reichsmarschalls, damals Ministerpräsidenten Göring in Preußen, sie war 34, dann zusammengeschmolzen und habe dann ganz allmählich evolutionär die deutsche Polizei umorganisiert zu ihrer heutigen Form. Genauso wenig, wie ich damals in dem sonnigen Alter von 33 Jahren die Dinge unnötig verschärft und unnötig Porzellan zerbrochen habe, kein Porzellan zerbrochen habe, sondern keine unnötigen Schärfen hereinbrachte. Genauso wenig tue ich das heute. Ich sehe jetzt im Krieg meine Aufgabe als Reichsinnenminister vor allem darin, ein absolutes Vertrauen in jeden Zweig der ganzen Staatsführung und der ganzen Staatsverwaltung herzustellen und zu festigen. Herzustellen, wo es verloren gegangen ist, zu festigen, wo es bereits noch vorhanden ist. Zwei große Gesichtspunkte sind für meine ganze Arbeit jetzt im Krieg und im Frieden für mich maßgebend. Eine ganz klare Stärkung und Unterstreichung der Reichsautorität gepaart mit einer absoluten Vermehrung der Reichsfreudigkeit jedes einzelnen Reichsgaues. Beide Dinge und beide Ziele bedingen einander. Es gibt keine Reichsfreudigkeit ohne Reichsautorität. Und es gibt keine Reichsautorität ohne den Willen und ohne die Freudigkeit der Gaue und der einzelnen Volksstämme, die sie es nennen wollen, der einzelnen Provinzen. Die Hebung der Reichsfreudigkeit, die durch viele kleine, unnötige und törichte Dinge von nicht böswilligen, aber von kleinen Beamten die gar nichts Böses damit machen wollten, sehr stark gedrückt wurde. Die Hebung dieser Reichsfreundlichkeit sehe ich vor allem in einer Stärkung der Selbstverwaltung, indem ich alle die Kräfte, die im deutschen Volk immer das Beste hervorbrachten, also die Schöpfungsfreudigkeit der Gemeinschaft im Dorf, in der Stadt, im Landkreis und im Regierungsbezirk. Also das, was man Kommunalverwaltung heißt, was man Selbstverwaltung heißt, indem ich hier Bahnen öffne, hier Aufgaben heruntergebe und herausgebe, sodass ein absoluter Strom von Schöpferwillen und Arbeitstätigkeit hier freigemacht wird. Um bloß einmal ein Beispiel zu nennen. Ich werde alle die alten kleinen Städtchen, die unter 30.000 Einwohnern sind, die also eine Bewohnerzahl unter 30.000 haben, und die bei der Rechtsreform, ich möchte sagen, eigentlich unter die Räder kamen. Jetzt wurde ihnen der selbstständige Oberbürgermeister genommen und sie stehen unter dem Landrat. Was für alte Gemeinwesen, wie wir sie in der Mitte, im Westen, im Süden, natürlich auch im Norden Deutschlands haben, eine absolute Degradierung war, die werde ich im Frieden wieder aufheben und werde sie wieder unmittelbar machen. Etwas bewegt mich hier vor allem. Wir müssen wieder dazukommen, im Staat so viel selbstständige Stellungen zu schaffen, dass ein Anfänger wirklich Freude hat, sie anzunehmen. Es ist kein gesunder Zustand, wenn unzählige einzelne tüchtige Leute alle nur in die Wirtschaft abwandern. Wobei ich weiß, die Wirtschaft braucht Kräfte. Der Staat braucht sie aber ebenso. Denn ohne einen gesunden Staat wird es nie eine gesunde Wirtschaft geben. Wenn aber ich nur Stellen habe, wo ein tatendurstiger, eifriger und arbeitswilliger junger Beamter, junger Mensch in Deutschland, wenn er von der Universität kommt oder wenn er seine paar Lehrjahre hinter sich hat, gerne das Schaffen anfangen will, wenn es die Stellen nicht gibt, sondern wenn das nur Stellen für Schreiber sind, dann kann ich nicht erwarten, dass die tätigen Menschen in den Staat reingehen. Sondern werden sie immer den Mann finden. Auch hier muss ich sagen, habe ich an manchen einzelnen Beispielen gelernt. Ich glaube, wir werden viele Talente und manche Genies in Deutschland wieder entdecken. In einem Volk, in dem wir so reich an Begabungen sind, wenn wir diesen Talenten und diesen Genies in der Jugend die Möglichkeit zur Ausbildung geben. Sodass man dann entdeckt, Sonnenwälder, da ist ja ein Oberbürgermeister in dieser kleinen Stadt, das ist ja ein fabelhafter Kerl. Der schafft ja etwas, dem braucht man gar keine Anregung geben, der macht selber etwas. Ich möchte ein Beispiel sagen. Einer der besten Minister, und wenn Sie so wollen, Regierungs- und Verwaltungsbeamten, die wir hatten, war der Ministerpräsident Siebert in Bayern. Ich glaube, dass wir den niemals als Minister und Ministerpräsident in Bayern bekommen hätten, wenn es nicht einmal eine kleine, unmittelbare Stadt Rothenburg gegeben hätte, in der er vor dem Weltkrieg als junger Assessor aus dem rein staatlichen Dienst ausschied, um in den Kommunaldienst zu gehen und dort Oberbürgermeister zu werden. Wenn es nicht nach dem Krieg, im Jahre 19, eine damals ebenfalls noch unmittelbare Stadt, die frühere Freie Reichsstadt Lindau, gegeben hätte, in der er dann als nächster größerer in der nächsten größeren Aufgabe Oberbürgermeister wurde und hier auf dem Gebiet der Finanzwirtschaft in Unterhandlungen mit kleinen Städten, die in der Nähe waren und sich nun vereinigten, in Bauwerken, in Verbindung mit der Schweiz und mit Österreich damals, am Bodensee, als in der Bodenseegemeinschaft, sich so hervorgetan hätte, dass dann allmählich der Blick auf ihn fiel, schon in der Systemzeit, dass er in der Systemzeit so tüchtig war, dass selbst die einzelnen Parteien, selbst die Sozialdemokraten, nicht anders konnten, wenn sie nicht ihr Volk verlieren wollten, als ihm die Stimme zu geben. Trotz nun ein eingetragenes Mitglied der Initiative war. Solche Talente und solche Genies, die würden niemals hervorgehen können, wenn sie nicht die Möglichkeit zum Lernen, zum Belehren und, wenn sie so wollen, zum Auffallen, dass man den Blick auf sie wendet, für ihre Leistung auf sie wendet, nicht die Position, wenn sie diese Möglichkeiten nicht hätten. Es befreite es, wenn man mir sagt, ja, wissen Sie, die Industrie, die zahlt eben bessere Gehälter. Der Staat kann die nicht zahlen. Mit den Gehältern allein ist es nicht getan. Auch hier wird das oder jenes im Rahmen der Möglichkeiten, die das Reich nach dem Krieg, der sehr viel Geld kostet, haben wird, wird die oder jene Möglichkeit sein, hier das oder jenes zu verbessern. Das Ausschlaggebende wird aber nicht das Geld sein, denn letztendlich ist es beim deutschen Menschen nicht das Geld. Das Ausschlaggebende wird die Aufgabe sein und die Möglichkeit, als Mann, als Mensch, sich auszuwirken und etwas Schöpferes zu schaffen. So sehe ich viele Möglichkeiten, Kräfte zu wecken und die Reichsfreudigkeit der Gaul zum Reich zu heben, ohne dabei jemals die unabdingbaren Rechte und Hoheitsrechte des Reiches auf dem Gebiet der höheren Personalpolitik und anderer maßgeblichen Gebiete jemals in irgendeinem Punkt verletzen zu lassen. Auch ein Wechsel oder ein Ändern der Ausbildung des Regierungsbeamten. Ich sage das ausdrücklich, weil ich das Wort Verwaltungsbeamte nicht übertrieben glücklich halte. Das heißt ja auch Regierungsrat und nicht Verwaltungsrat. Die früheren haben schon gewusst, warum sie das so sagen. Eine gewisse Änderung in der Ausbildung, dass wir also nicht nur Juristen erziehen, sondern Leute, die auch Volkswirtschaft etwas studiert haben oder gelernt haben, einen künftigen Landrat, Oberbürgermeister, Regierungsdirektor, Oberregierungsrat, der in der Industrie, in der Wirtschaft einmal war, der in der Kriminalpolizei eine Zeit lang war, um das Leben auch von der negativen Seite her kennenzulernen, von all den Schattenseiten her, der auf sozialen Gebiet einmal tätig war. Also eine gewisse, wenn Sie so wollen, kameralistische Ausbildung. Auch diese Dinge sind im Werden, können sich jetzt im Krieg nicht aktiv auswirken. Im Krieg haben wir alle Dinge, so nützlich sie später sein müssen, zu vermeiden, die augenblickliche Schlagkraft und die augenblickliche Tätigkeitsmöglichkeit werden behindern. Ich will diese Gedanken nur erwähnen, um Ihnen einen gewissen Einblick zu geben, welche Überlegungen ich mir gemacht habe und welche Dinge ich so im Allgemeinen vorhabe. Etwas gehört ebenfalls dazu. Ich werde, das ist selbstverständlich, ebenso sehr unnachgiebig sein in der Forderung dessen, was ich vom Beamten verlange, wie ich mich selbstverständlich als sein Kommandeur vor ihm stelle, wenn er Recht hat und wenn er zu Unrecht angegriffen wird. Das ist eine der Selbstverständlichkeiten, die aber, von denen ich aber doch es für richtig halte, sie klar auszusprechen und sie zu betonen. Nun möchte ich zu einem dritten und letzten Thema oder zu einer dritten und letzten Frage kommen, die ich hier behandeln und erwähnen möchte. Die Frage des Defetismus. Sie, meine Damen und Herren von der Presse, haben denn eine Entwicklung von einem Teil her gesehen und sehen ihn sehr oft von einem Teil her. Wenn nämlich Sie den Auftrag bekommen, zu veröffentlichen, was der XX vom Volksgerichtshof wegen der oder jener defizistischen Handlung zum Tod verurteilt wurde und dass das Urteil vollstreckt wurde. Ich weiß, dass bestimmt manche von Ihnen das nur sehr ungern tun. Ich bin überzeugt, dass Sie es nur deswegen ungern tun, weil Sie den tieferen Einblick, warum das geschieht, nicht immer haben können, sehr vielen Fällen nicht haben sollen, weil es unnötig ist, jeden Einzelnen mit etwas zu belasten, was er an und für sich nicht ändern kann, wofür er nicht verantwortlich ist, was aber geschehen muss. Ich darf Ihnen hier mal einen Einblick geben. Ich darf ganz offen sagen, dass gerade in der letzten Zeit diese Bekanntgaben des Reichsjustizministers auf meine Veranlassung hin geschehen sind. Offen will ich Ihnen sagen, warum. Als in Italien der Verrat einsetzte und Badoglio, den Duce, verhaftete und die faschistische Partei auflöste, gab es in Deutschland eine ganze Anzahl Menschen, und zwar, ich möchte sagen, gerade der Oberschicht des deutschen Volkes, die sagten, ach, wie interessant, sehr großartig interessant, also einen Duce kann man verhaften. Das sind ja interessante Ausblicke. Und eine faschistische Partei kann man auflösen, tut die Adler, die Hoheitszeichen rund und dann ist das alles vorbei. Ist ja herrlich. Dabei haben diese Leute, haben ja völlig eines vergessen. Sie haben vergessen, dass ein Duce, wir sprechen hier ja offen, und ein Führer Adolf Hitler zwei völlig verschiedene Persönlichkeiten sind und auf zwei völlig differenten, in der Höhe differenten Ebenen stehen. Bei aller Anerkennung der historischen Verdienste dieses Duce, der als historische Tat es vollbracht hat, dass der Bolschewismus im Jahre 1920 in Oberitalien nicht seinen Einzug hielt, dass es kein kommunistisches Italien gab und dass damit die Möglichkeit für Europa geschaffen wurde, Räterepubliken wie in Ungarn und in München und in sonst an vielen Stellen, in Deutschland schon waren, zu beseitigen und dass damit, der damit die Möglichkeit geschaffen hatte, in Deutschland einen Adolf Hitler tätig werden zu lassen, seine Partei bilden zu lassen und in einem über ein Jahrzehnt gehenden blutigen Ringen die Kräfte des Bolschewismus zu beseitigen und was noch wichtiger ist, das Volk in seiner großen Mehrheit für die neue Weltanschauung zu gewinnen und damit für die Deutschland, für die deutsche Nation zu gewinnen. Das haben die Leute vergessen, dass das historische Verdienst ist. Bei aller Anerkennung aber dieses historischen Verdienstes wissen wir, Deutsche möchte ich einmal sagen, nicht wir Parteigenossen, sondern wir Deutsche, dass man den Führer Adolf Hitler, dieses Genie, was das Schicksal uns nach 2.000-3.000 Jahren germanischer deutscher Geschichte einmal geschenkt hat, dass man das nicht in einem Atemzug mit dem anständigen Duce der und Feldrömer Italiens Benito Mussolini nennen darf und ausdrücken darf. Die Leute haben auch vergessen, die diese interessanten Gedanken hatten, dass man die faschistische Partei mit der Nationalsozialisten ebenfalls nicht verwechseln oder in einem Atemzug nennen darf. Immerhin, es gab also Menschen in Deutschland, die bei dem drohenden Abfall Italiens, der unsere Südflanke aufriss, der bei den schwierigen Luftkrieg, bei den schwierigen Verhältnissen des U-Boot-Krieges und bei den schweren Angriffen der Russen im Osten, manche zum ersten, manche aber auch bereits zum fünften oder sechsten Mal das Herz in die Hose fallen ließen. Und damit glaubten, wenn man das sehr laut machte, dass man damit dort schon etwas müsste und man vielleicht, was weiß ich, bessere Bedingungen oder sowas Ähnliches herausbekam. Wobei wir etwas feststellen müssen, und das stellen wir nun hier, die wir Menschen der geistigen Arbeit sind, in diesem Saal mal unter uns fest. Im Jahre 1917-18, da hat der Arbeiter, verführt vom Juden, nicht den Glauben gehabt und hat der Arbeiter die Revolution mitgemacht. In diesem Krieg ist die breite Masse des deutschen Volkes über jedes Lob erhaben, anständig treu und das manchmal gebrauchte Wort von Deutschlands ärmsten Sohn, der sein treuester ist, das ist wahrhaft in Heimat und Frontwirklichkeit geworden. Wir wollen aber einmal feststellen, gerade wir Frauen und Männer der geistigen Arbeit, wir haben einen Ehrenstandpunkt hochzuhalten. Wir dürfen nicht in der Treue zur Nation, in der bedingungslosen Treue zum Führer, in der Härte des Durchhaltens, in dem Willen der Unnachgiebigkeit und dann, meine Herrschaften, in dem Erkennen der weltgeschichtlichen Situation, dass es um Sein oder Nichtsein, dass es um Untergang oder um strahlende Zukunft des deutschen und des germanischen Volkes geht. Wir wollen und wir dürfen nicht hier in der Zweiten Reihe. Deutschland, geistige Menschen, die müssen einen Ehrenstampfung, einen Ehrenkodex untereinander haben, dass jeden aus ihren Reihen, wenn es sein muss, mit brutalsten Mitteln, in diese Vorderreihe hervorprügeln oder ihn ausstoßen aus ihrer Gemeinschaft. Ich sehe das als eine absolute Notwendigkeit an. Denn sonst, meine Herren, würde die deutsche Geistigkeit und der deutsche geistige Arbeiter sich das große Fundament, das Jahrhunderte geistiger Tradition in Deutschland geschaffen haben, selbst zu trümmern. Was letzten Endes das für den geistigen Arbeiter, aber auch letzten Endes für die Nation und das künftige Reich bedeuten würde. Wenn im Frieden der kleine Mann, auf den wir deutsche Geschichte und deutsche Herrlichkeit und deutsche Zukunft besser kennen müsste und besser kennt, wie er, der Kleine, der nur mit der Hand arbeitet. Es muss vermieden werden, dass einer von denen mit dem Finger auf uns oder auf einen von uns zeigen kann. Wie ich das nun merkte, das nehmen wir heute mal so in den gesellschaftlichen Schichten Deutschlands, die Treue nicht ganz so groß geschrieben war, wie eigentlich Ehrenkodex und gesellschaftliche Tradition das hätten ahnen lassen oder hoffen lassen. Da sagte ich mir, da hilft nun nicht, hier muss eingegriffen werden. Und ich habe mir nun alle die Fälle, ob Regierungsrat, sage auch ganz offen, oder Kellner, ob Besitzer von irgendeinem Betrieb, landwirtschaftlicher und industrieller Art oder Eisenbahnarbeiter. Ich habe alle die Fälle herausholen lassen, die weniger wichtigen mit einer Verwarnung abgetan, andere eingesperrt und die wirklich schweren Fälle, die an das Markt gehen, dem Volksgerichtshof übergeben. Nun stehe ich aber auf einem Standpunkt. Es ist traurig genug, dass wir in einer Zeit, wo die beste und blühende Jugend der Nation in einem unsagbaren Ausmaß blutet und so vorbildlich wird. Es ist traurig genug, wenn wir in dieser Zeit Menschen durch Gerichtsurteil erschießen oder Köpfen oder hängen lassen. Es ist eine Schande, wenn das sein muss. Sentimentalitäten helfen hier nicht. Verwarnungen allein nützen auch nicht. Wir haben das fünfte Kriegsjahr. Im fünften Kriegsjahr muss man härter führen, wie im dritten oder vierten. Denn die Menschen, ein Volk, das diese Anspannungen hat, wird allein durch die physische Anstrengung und durch die psychische, nervenmäßige, in manchen Dingen müder, apathischer. Eine Führung darf sich nicht mit Sentimentalitäten abgeben, sondern wo es notwendig ist, muss sie, ob schön oder unschön, nehmen nun das Wort brutal zugreifen. Ein Todesurteil allein hat keinen Zweck. Das hätte keine Moral. Wenn schon einer zum Tod verurteilt und hingerichtet werden muss, dann soll sein Tod wenigstens einen Sinn, einen sittlichen Zweck erfüllen, nämlich dass er tausend andere waren. Wenn irgendeiner, der vom Volksgerichtshof verurteilt wird, in der Stille hingerichtet wird und es wird nicht bekannt gegeben, dann wissen ja alle die anderen schwankenden Halben, die ja die Masse der Schwächer sind, die wissen das dann nicht. Und deswegen, meine Herren, ist es notwendig, dass die deutsche Presse derartige Auflagenachrichten, die kurz und lakonisch sind, bringt, so wenig es für den einzelnen deutschen Schriftsteller schön sein mag, so etwas in seine Zeitung hineinzusetzen. Der Sinn ist aber das Wohl Deutschlands. Und ich wollte Ihnen, und deswegen bin ich so lange dabei verblieben, ich wollte Ihnen einmal den Einblick geben, wollte Ihnen wirklich einmal vorstellen und vortragen, dass wenn so etwas geschieht, man denkt sich ja etwas dabei, bevor so eine Anordnung herauskommt. Ich sagte vorher, es ist ganz klar, dass wir im fünften Kriegsjahr härter und straffer führen müssen wie im vierten und wie im dritten. Sollte ein sechstes Kriegsjahr kommen, dann wird das auch für dieses sechste Kriegsjahr seine Gültigkeit haben. Wir haben uns gegenüber brutale und primitive Gegner. Ich meine hier vor allem den Russen. Es ist eben sehr schwer, wenn man einen Gegner hat, der diese tierische, asiatische Brutalität zur Organisationsform und Norm erhoben hat. Hier nützen alle, wie soll ich sagen, ästhetischen und feinen Erwägungen nicht. Wenn man einen Gegner sich gegenüber hat, dem praktisch alle Erfahrungen und Gesetze des Krieges, dem gegenüber alle Erfahrungen und Gesetze des Krieges ungültig werden, dann tut man sich wirklich in vielen Punkten schwer. Es gibt eine Anzahl Dinge, die können und werden wir nie mitmachen. Es gibt eine andere Anzahl, da müssen wir lernen. Nehmen Sie mal ein praktisches Beispiel, das ich Ihnen so unästhetisch und unappetitlich es ist, vor Augen führen darf. Und nehmen wir zwei praktische Beispiele, vorstellen. Das eine, normalerweise ist es so, wenn man eine feindliche Truppe eingekesselt hat, dann wird sie kämpfen, wenn sie Ehre im Leib hat, wirklich bis zur letzten Patrone. Und wird dann, wenn die letzte Patrone verschossen ist und sie hat nichts mehr zu essen oder sie hat vorher schon nichts mehr zu essen, wird sie sich ergeben. Oder wird sich erschießen, selber umbringen. Wenn Sie aber einen Gegner haben, der in seinem Kessel zuerst die Pferde schlachtet und frisst und dann in einer asiatischen, afrikanischen Wildheit vom Kommissar einfach bestimmt, jetzt wird der muschig und dann der geschlachtet und damit ernährt sich die Truppe, dann könnt ihr mal sehen, wie sehr verschieden die Grundlage dieses Kampfes ist. Eine deutsche Truppe wird das und kann das nie machen. Die wird also in einem solchen Fall sich früher ergeben, auf Deutsch erschießen müssen, wie es der Russe tut. Nehmen Sie ein anderes Beispiel. Ich weiß das von einem estnischen Offizier, den die Russen mit verschleppt hatten und der dann überlief. Der jetzt in der estnischen SS-Brigade der Amtsgericht mitkämpft. Der erzählte Folgendes. Er war bei einem russischen Regiment. Das Regiment greift an und wird in seinem Angriff abgeschlagen. Hinten sitzt in einem Bunker der Kommissar, lässt sich die Herren Offiziere kommen. Kompanieführer und Bataillonskommandeur und Regimentskommandeur. Die stehen in stillgestanden um den herum. Herr Kommissar schreibt. Er sieht ihn gar nicht. Nach einer Viertelstunde rührt einer. Worauf der Lehrer fragt, ach, die Herren sind wohl müde geworden. Das ist alles stimmt. Nach weiteren Viertelstunde, dem also die eine halbe Stunde hat warten lassen. Vielleicht hat einer der Herren zu dem Angriff etwas gesagt. Schweigen, dann traut sich einer, einen Bataillonskommandeur, sagt ja, der Angriff, der musste abgeschlagen werden, wir waren schwach und die Artillerie der Deutschen war zu stark und das weiß ich noch. In letzter Ausreden, diese drei oder vier Minuten, erhebt sich vom Tisch, zieht seine Pistole und schießt in den Kopf. Dann fragt er, hat noch einer Herrn zu dem Angriff etwas zu sagen? Schweigen, sagt er, nein, ich wusste das ja schon. Ist ja jetzt alles klar, in einer halben Stunde wird wieder. Sehen Sie, das ist der Russe. Dem gegenüber sehen wir das deutsche Volk. Das Einzige, das diese Russen abschlagen, niederschlagen und, nehmen Sie das Wort ruhig an, abschlachten in seiner Menschenmasse, abschlachten kann und damit Europa befreien kann und retten kann. Und wir werden das. Der blutet sich zwar langsam, aber sehr sicher aus. Er hat brutal den letzten Jungen, den letzten Mann nach vorne getrieben. In seine Division, die jetzt angreifen. Er hat die russischen Weiber an die Kanonen, an die Maschinengewehre gestellt. Der Vorrat ist auch bei einem Massenvolk einmal zu Ende. Diesen Zeitpunkt werden wir uns im nächsten Jahr nähern. Aber wir mögen uns klar sein. Drüben ist eine, politisch wollen wir es mal heißen, fanatisch geschulte Führerschicht. Die Schicht der Kommissare, Politrucks, der Jungkommunisten. Brutal, ohne jedes Gefühl und ohne jede Sentimentalität, aber von einem unerhörten Wind und einer unerhörten Energie. Wir treten denen oft gegenüber, geistig möchte ich sagen, mit den Spielregeln europäischer Kabinettskriege. Von gesenkten Degen, ritterlichen Gegner, Herr Kamerad, Major, Herr Kamerad Oberst, und vergessen völlig, dass hier an der deutschen HKL im Osten der Vernichtungskampf zweier Rassen miteinander tobt. Und dass in diesem Vernichtungskampf nur asiatische Spielregeln gibt. Nämlich, dass entweder eine Rasse in ihren Männern ausgerottet wird und totgeschlagen, oder die andere. Dass entweder das eine Volk Staat und Form und Blut verliert, oder das andere Volk. Wobei ein Verlieren auf unserer Seite die totale Auslöschung des deutschen Volkes bedeuten würde. Auf diese schwersten Bedingungen eines Kampfes haben wir uns geistig einzustellen. Der Pistole des Kommissars haben wir unser deutsches Ehrgefecht gegenüberzustellen, das aus der Etta überliefert, in alten deutschen Gilden, aus dem Gildenhaus oft droben stand. Ehre ist Zwang genug. Hüten wir uns aber hier nur von einer Ehre zu sprechen, die fingiert ist, die man im Salon kennt, sondern es muss die allertiefste innere Ehre sein, besonders die Ehre der Soldaten, besonders aber die Ehre der geistigen Menschen Deutschlands. Von uns, den Geistigen, die wir deutsche Kultur genießen durften, die wir lernen durften, die wir wissenschaftliche Erkenntnisse schöpfen durften, die wir mitarbeiten durften. Gerade für uns muss dieser Satz allertiefstes hergesetzt sein. Ich bin der Allerletzte, der irgendwann glaubt, mit Zwang die größten Leistungen hervorrufen zu können. Mit Zwang, Strafe und Gewalt kann man nur asoziale Einzelexemplare, die seinem Volk immer wieder geben wird, politisch-nationale Gegner, Polen oder Russen, die kann man mit Zwang eindämmen, Ausnahmefälle ausrotten und auslöschen. Ein Volk aber kann man nur dann zu den höchsten Leistungen rufen, wenn man an sein Blut appelliert, an die besten Werte, die in ihm drin sind, und an die Ehre, die gerade in der Oberschicht eines Volkes wohnen soll, wohnen muss und wohnen wird. Und eines, und damit möchte ich schließen, das muss wirklich unser Ehrgeiz sein, dass wir nicht kleiner sind in unserer Erkenntnis, die es einstmals unsere Enkel, unsere Urenkel sein werden. Bestimmt die Enkel und Urenkel von uns, den geistigen Arbeitern, die werden sicherlich einmal die Bücher und die Artikel schreiben über die Größe dieser Zeit. Über die Größe dieses einmaligen Mannes Adolf Hitler, des einmaligen Schöpfers des Germanischen Reiches, des Deutschen, des Großdeutschen, und des Germanischen Reiches in Europa, dessen Grenzen noch zu unseren Lebzeiten weit, weit nach dem Osten vorgerückt werden, weit hinaus in eine, als Interessengrenzen, als Militärgrenzen, als Abwehrgrenzen, in eine Gegend, die wir uns heute vielleicht in einer nicht ganz optimistischen Fantasie gar nicht vorstellen können. Unsere Enkel werden das alles sehen aus der Entfernung, unsere Urenkel werden sehen, was für eine Größe diese Zeit und was für eine einmalige Größe dieser Schöpfer dieses Reiches hat. Wenn längst wir alle tot sind, dann möchte ich mir aber wünschen, dass diese Enkel und Urenkel von uns, von ihren Großvätern und Urgroßeltern nicht sagen müssen: Der eine vom Schicksal Gesandte war groß, die anderen aber, unsere Vorfahren, die haben in der Zeit, wo er lebte, nicht ganz richtig erkannt. Sondern es möge in dem Geschichtsbuch des deutschen Volkes dann drinnen stehen: Es war vom Schicksal Gesandt ein großer Führer. Und sein Volk, ich nehme hier den alten Ausdruck unserer Partei, sein Volk, die Arbeiter der Faust und der Stirn, waren es wert, unter ihm gelebt zu haben und waren es wert, dass sie mit ihm kämpfen durften. Alles Gute. Ganz allein den Waffen, Reichsführer, Wir haben aus der Reichsstandarte Adolf Hitler, wie sich mir neulich erzählt, schon zweimal in diesem Krieg gestorben ist und uns zum dritten Mal wieder überall im Brennpunkt des Kampfes steht, ein Instrument geschaffen, von dem sie wenig reden, von dem aber das deutsche Volk spricht und von dem einmal die Geschichte erzählt. Wir haben uns nicht nur in diesem einzigen Leben der Arbeit gebietet, wir haben uns hier in dieser Stunde auch ein Einzig gegeben, denen, die selbst erwähnt hat, ist von ihrer Persönlichkeit. Diese Persönlichkeit ist uns eine Wirtschaft, ihre Energie und Entschlossenheit, die innere Sicherheit des Reiches. Sie ist uns, glaube ich auch, die Namen aller sagen zu können, auf ein Quell der Kraft und der Zuversicht, in dem was sie ausströmt. Wir sind nicht jemals von irgendeinem Beisammensein zu ihnen fortgegangen zu sein, ohne diese unbedingte sichere Zuversicht bei ihnen entfunden zu haben. Ich glaube, dass ihnen auch heute gelungen ist, diese Zuversicht den Männern der deutschen Presse zum Ausdruck zu bringen. Heute ist es glücklich, dass wir uns ein, was sagen.